heißt das, du kennst die Geschichte gar nicht vom Hackfleischhassenden Zacher? Der Hackfleischhackende Hasser? Der Hackfleischhassende Zacher? Der verhackstückelhafte Fleischer? Der zerfleischte Hackenhasser? Der Hackenschlagende? Genau, der Hackfleischhassende Zacher.